Also, die zweite, die Geschichte, oder ich kann auch euch mal vorlesen, Surat al-Najm, was da eigentlich ist am Ende, damit wir auch erfahren, was da, warum sie das vielleicht gemacht haben. Ja? Und ihr müsst eben sehen, dass, liebe Geschwister, es gibt Herzen, die von diesem Koran bewegt werden. Deswegen, auch wenn sie eigentlich keine gläubigen Herzen sind, trotzdem hat dieses Herz auf sie einen Einfluss. Hat dieser Koran auf sie einen gewaltigen Einfluss gehabt. Allah sagte am Ende von Surat An-Najm, 32 oder 33, was meinst du wohl zu demjenigen, der sich abkehrt und nur wenig gibt und dann ganz aussetzt? Besitzt er etwa Wissen über das Verborgene, das er sehen könnte? Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Musas steht und Ibrahims, der seine Pflichten erfüllte, nämlich, dass keine lasttragende Seele die Last einer anderen auf sich nehmen wird? Und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird, als das, worum er sich selbst bemüht. Dass sein Bemühen gesehen werden wird. Dass ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird. Dass zu deinem Herrn das Endziel sein wird. Und dass er es ist, der lachen und weinen lässt. Und dass er es ist, der sterben lässt und wieder lebendig macht. Und dass er beide Teile des Paares, das männliche und das weibliche, erschafft, aus einem Samentropfen, wenn es ausgespritzt wird. Und dass ihm die letzte Schöpfung obliegt. Und dass er es ist, der reich macht und der genügsam macht. Und dass er es ist, der Herr des Hundsterns ist. Dass er die früheren Ad vernichtete. Und auch die Thamud, so ließ er nichts übrig. Und zuvor das Volk Nuhs. Gewiss, sie waren ja noch ungerechter und übermäßiger in ihrem Frevel. Und die umgestürzte Stadt ließ er stürzen. Und so überdeckte sie, was sie dann überdeckte. Welche der Wohltaten deines Herrn willst du nun bestreiten? Das ist eine Warner, das ist ein Warner, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie die frühen Warner auch. Bei Ad war es und Thamud, bei Ad war es Hud und bei Thamud Salih alaihi wasallam. Es steht bevor die immer näher kommende Stunde des Gerichts. Niemand außer Allah kann sie beheben. Wundert ihr euch denn über diese Aussage und lacht ihr und ihr weint nicht und ihr seid noch belustigt? Werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm. Und diese, da ich gesagt habe, das ist die Ayat, wo manche Gelehrte sagen, das war der Grund, warum sie sich dann niedergeworfen haben. Wallahu a'lam. Es gibt eine andere oder mehrere andere Überlieferungen, in der es folgendermaßen heißt, dass während der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayat aus Surat An-Najm vorgelesen hat, hat der Shaitan ihnen etwas in die Ohren eingeflüstert. Die Menschen, die anwesend waren, hat er Folgendes eingeflüstert. Und natürlich die Worte, die der Shaitan ihnen eingeflüstert hat, sie passen zu den Ayat Surat An-Najm. Die Ayat in Surat An-Najm haben eine bestimmte literarische Sprache. Die haben ein bestimmtes Reimmuster, eine bestimmte Metrik. Und die Verse, die der Shaitan ihnen hat hören lassen, ihnen eingegeben hat, sie dachten dann, sie hätten das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und sie bedeuten sinngemäß Folgendes. Das ist ein Lob für die Götter, die die Kuffar anbeten. Das ist das Problem an der Sache. Es ist ein Lob für die Götter, die falschen Götter, die die Kuffar anbeten. Und wortwörtlich heißt es ungefähr, jene sind die hochfliegenden Vögel. Und ihre Fürsprache ist es, nach der gestrebt werden soll. Jene sind die hochfliegenden Vögel. Und ihre Fürsprache ist es, die erstrebt werden soll. Als sie das gehört haben, waren sie natürlich, nach dieser Überlieferung, waren sie damit sehr zufrieden, weil das Ganze, was sie wollten, war doch, dass sie ihre Götter weiter anbeten dürfen. Und jetzt plötzlich kommt vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nach so vielen Jahren, endlich ein Lob für die falschen Götter. Das würde bedeuten, sie dürften ihre Götter weiter anbeten, weiter im Kuffer bleiben. Und dann haben sie gedacht, das wäre alles in Ordnung. Und deswegen haben sie sich dann mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, niedergeworfen. Das ist die zweite Version dieser Geschichte. Diese zweite Version ist allerdings umstritten. Übrigens, warum heißen sie hochfliegenden Vögel? Das habe ich so übersetzt, weil Raraniq ist eine Art von Vogel, der eben fliegen kann, logischerweise. Und der hat, der ist ein weißer Vogel mit einem langen Hals. Ich weiß aber nicht, was das auf Deutsch ist. Boah, frag mich bitte nicht. Und sie haben eben sich vorgestellt, dass diese falschen Götter, diese Asnam, diese Statuen, die sie anbeten, dass sie Allah näher bringen werden. Also sie haben ja gedacht, wenn sie zu diesen falschen Göttern beten, dann werden sie zu Allah näher bringen, als Vermittler zwischen sich und Allah, subhanahu wa ta'ala. Und bei uns gibt es keine Vermittler, weil Allah hört alles und sieht alles, wofür brauchst du einen Vermittler? Der Vermittler braucht viel zu lange, das nach oben zu bringen. Wenn du sprichst, Allah hört das schon, was willst du dann noch Vermittler haben? Ja? Und sie haben eben gedacht, dass diese Götzen, sie würden diese Worte nach oben bringen. Ja? Wie die Christen teilweise, sie glauben, wenn sie zu Jesus beten, dann bringt er das zu Gott. Ja? Das ist das gleiche Prinzip. Und jetzt, deswegen wurden sie als diese Vögel bezeichnet, weil sie sozusagen das nehmen, was sie hören, und dann fliegen sie nach oben, bringen das zu Gott, so ungefähr. Ja. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, diese Überlieferungen sind umstritten, weil sie einfach nicht im Einzelnen authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über sogar irgendeinen Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind, sondern diese Geschichten sind überliefert worden über mehrere Leute der Tabi'un. Das heißt, die Leute, die zur Zeit nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Das heißt, sie haben die Sahaba getroffen, aber nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen kann es sein, dass diese Geschichte sie gehört haben von den Propheten, von den Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, muss aber nicht unbedingt sein. Was aber für diese Geschichte spricht, ist, dass eben erstmal machen wir es so rum. Was gegen diese Geschichte spricht, ist, dass sie nicht einwandfrei überliefert worden ist. Und zweitens, was gegen diese Geschichte spricht, ist, dass manche Gelehrte sagen, das steht im Widerspruch dazu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ma'sum ist. Was heißt ma'sum? Ma'sum bedeutet, liebe Geschwister, dass wir fest daran glauben, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam niemals eine große Sünde begeht. Niemals. Und das Größte ist Schirk. Ja? Und die falschen Götter zu loben, das ist großer Schirk. Ja? Und wenn wir sagen, er ist ma'sum, das heißt, er ist geschützt von Allah subhanahu wa ta'ala, ihm kann das nicht passieren. Es kann einem Propheten nicht passieren, dass er eine große Sünde begeht. Geht nicht. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass diese Sache, weil es gibt zwei Versionen. Die eine Version sagt, der Shaitan hat das in ihre Ohren gemacht, dass sie das gehört haben. Und die zweite Version sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das selbst aus Versehen gesprochen hat. Wir sagen, dass dieses Argument ist nicht sehr stark. Warum? Weil die ganze Geschichte insgesamt, sie bekräftigt vielmehr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschützt ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Naja, ist doch klar. Ich meine, wer hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, dass die Kuffar falsche Worte gehört haben? Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern ist es eher ein Argument zu sagen, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas, wir sagen nicht, er hat das falsch gemacht, sondern wir sagen, der Shaitan hat sie das falsch hören lassen. Und das Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann noch einmal die Botschaft richtig verkünden konnte, weil diese Information hat er von Allah gehört. Und was für diese Erzählung spricht, ist erstens einmal das schwache Argument, was ich gerade eben gehört habe, was ihr gerade eben gesagt habt. Das zweite ist, liebe Geschwister, dass es über mehrere Tabi'un überliefert worden ist, und dass die Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass die Geschichte vom Himmel einfach so erfunden ist, ist weit hergeholt. Und das dritte Argument ist, es gibt eine Ayah im Koran, die relativ deutlich darauf hinweist, und zwar in Surat al-Hajj 22, Vers 52, wie auch in Tafsir al-Jalalain so ausgelegt worden ist. Allah sagte, und wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas lesen will, der Satan in seine Lesung etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft. Hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest und Allah ist allwissend und allweise. Also noch einmal. Und wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, das heißt etwas lesen wollte, der Satan in seinen Wunsch, in seine Lesung etwas dazwischen geworfen hätte, was eigentlich nicht dazu gehört. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft. Allah macht das wieder weg. Ja? Und das ist der Beweis, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr wohl ma'sum ist und die Botschaft auf vollkommene Art und Weise überbringen kann, ohne dass irgendjemand nachher sagen könnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft nicht erfüllt hätte, alaihi salatu wassalam. Und deswegen, liebe Geschwister, also unabhängig davon, ob die Geschichte stimmt oder nicht stimmt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil manche, natürlich, ihr müsst auch verstehen, dass manche Leute versuchen, diese Geschichte, sage ich mal, zu vermeiden oder zu sagen, dass sie nicht authentisch ist, weil sie eine Attacke ist gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil wie kann es sein, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verkündet und sie kommt nicht richtig an? Das wäre ein Problem. Aber die Antwort ist, liebe Geschwister, ganz einfach. Wie kannst du einen Teil der Geschichte nehmen und einen Teil weglassen? Und das könnt ihr immer machen. Immer wenn irgendjemand euch sagt, bei euch im Islam ist aber so und so, dann ist immer so, das Problem ist, dass die Person einen Teil der Religion nimmt. Und warum nimmt sie nur einen Teil? Weil sie will natürlich kritisieren. Aber wir haben nicht nur diesen Teil überliefert, wir haben einen ganzen Abschnitt überliefert. Und der ganze Abschnitt besagt, dass ja, auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Verbotschaft verkündet hat und sie kam erst nicht richtig an, Allah hat sie korrigiert. Allah hat die Sache korrigiert. Allah hat subhanahu wa ta'ala dem Propheten das mitgeteilt und Allah hat das, was der Shaitan gemacht hat, wieder beseitigt. Also wenn du die Geschichte komplett nimmst, wo ist dann deine Angst? Wenn du nur den Teil der Geschichte nimmst, dann hast du ein Problem. Ja? Deswegen ist immer das Gleiche. Man muss die Geschichte komplett nehmen, wie sie überliefert worden ist. Wallahu a'lam, liebe Geschwister, mehr wollte ich heute euch nicht dazu sagen. Und machen wir an diesem Stelle Stopp. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.